Nun kennzeichnet Erzählungen jedoch, dass man ihnen entweder mit heiligem Ernst glaubt oder eben gerade nicht. Religiöse Kulte funktionieren weder ironisch noch als Fiktion. Im Kino hingegen ist es genau andersrum. Wer wirklich glaubt, die Leinwand zeige wahre, in diesem Moment stattfindende Geschehnisse, sollte weniger ins Kino gehen. Zwischen diesen Polen spielt sich alltägliches Erzählen ab, das oft kein eindeutiger Sprechakt ist, sondern eher ein Erzählspiel, wie es der Literaturwissenschaftler Albrecht Goschorke nennt. Dieses Spiel hat Regeln und Einsätze, aber eben auch das eingebaute Angebot, zur angebotenen Masterstory Nein sagen zu können. Wie das Denken und das Sprechen überhaupt, so verfügt auch das Erzählen über kein hinreichend intrinsisches Wahrheitszeichen. Wie in einem Wirbel vermischen sich darin Elemente von Wahrheit, Anschein, Hörensagen, Unwissenheit, Irrtum und Lüge. Selbst Aussagen unter Eid untersuchen wir auf ihre Glaubwürdigkeit hin, und selbst die spannendsten Geschichten erzählen wir uns kaum, weil wir sie für so besonders wahr hielten. Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Lautet der Titel eines Buchs von Paul Venis, einem französischen Literaturwissenschaftler. Seine Antwort: Jein. Wenn es den Griechen nutzte, dann durchaus. Grundsätzlich war ihnen sehr bewusst, dass es Zeus, Hera, Herakles und Psyche nicht im wörtlichen Sinne gab. Aber sie waren praktische Symbole, um sich über Werte und Normen auszutauschen. In dieser Hinsicht haben wir uns seitdem kaum verändert. Nutzen uns Narrative, das heißt, bestätigen sie unseren inneren Erzähler und verhelfen sie uns zu Vorteilen in tribalistischen Auseinandersetzungen oder lassen sie unser narratives Selbst kohärent erscheinen, dann glauben wir sie gerne. Wir müssen deshalb davon ausgehen, dass einiges, wenn nicht das meiste dessen, was an Narrativen und Geschichten im Umlauf ist, bewusst oder unbewusst, wenig Übereinstimmung mit so etwas wie Wirklichkeit oder Wahrheit hat. Und wäre immer von vornherein klar, wer die wahre Geschichte erzählt und wer diese zu manipulieren versucht, würde Erzählen und Zuhören weniger Spaß machen. Je mehr spekuliert wird, so noch einmal Breithaupt, dass andere, auch dem Akteur selbst vielleicht unbekannte Motive oder unbewusste Prägungen ihn steuern, desto größer ist das narrative Potenzial.